Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von 5 auf einen Streich. Wir haben heute den 22. Januar 2014. Als erstes habe ich einen Tipp für alle, die ausgefallene Schriftarten oder Symbole suchen. Ob man jetzt Webseiten entwickelt oder einfach Symbole für eine Grußkarte sucht, ist Flaticon genau das Richtige. Die Seite bietet eine wachsende Anzahl von unterschiedlichsten Symbolen, nach denen man suchen kann. Ihr könnt mehrere Symbole in euren Downloadkorb packen, könnt diese dann als PNG oder als Vektorgrafik herunterladen oder die Symbole direkt in einer Schriftart bündeln lassen. In meinem nächsten Tipp dreht es sich um das Scannen der Iris. Fingerabdruckscanner findet man entweder über die Touch-ID im neuen Apple iPhone, aber auch schon in einigen Android-Geräten. Und der nächste Evolutionsschritt ist sicherlich der Iris-Scan. Als nächstes habe ich einige YouTube-Tipps für euch. Als erstes habe ich Arnold Schwarzenegger für euch, und zwar arbeitet er undercover als Fitnesstrainer. Und das Ganze ist eine Promotion für die Afterschool Allstars. Als YouTube-Kanal empfehle ich euch heute Ricky Gervais, ein englischer Comedian, der nicht nur aus The Office bekannt ist, sondern auch auf YouTube und über Channel Flip einige geniale Videos online stellt. Ich verlinke den YouTube-Kanal für euch, als auch ein Musikvideo, was er vor einiger Zeit veröffentlicht hat, Equality. In meinem nächsten Tipp dreht sich alles um 16 Millionen Datensätze. Der BSI wusste schon im Dezember, dass 16 Millionen Datensätze gestohlen wurden. Das sind Mailadressen und Passwörter. Um sicherzustellen, dass eure E-Mail-Adresse nicht betroffen ist, habt ihr die Möglichkeit, über die BSI-Seite eure E-Mail-Adressen prüfen zu lassen. Ihr tragt kurz eure E-Mail ein und bekommt dann eine Bestätigungs-E-Mail, falls diese E-Mail-Adresse in den Datensätzen vertreten ist. Jetzt noch zwei kurze Gaming-Tipps. Ich habe einmal für Windows 8.1 Disney Infinity Toybox. Hier kannst du mit deinen liebsten Disney oder Disney Pixar Charakteren eine Welt aufbauen und dann in dieser spielen. Und mein letzter Tipp ist für ein Blizzard-Spiel, und zwar Heroes of Warcraft. Das Ganze ist jetzt für Mac und PC in die Open Beta gegangen. Ja, das war's wieder für die heutige Sendung. Wie immer, schaut bei Twitter, Facebook, Google+ vorbei, abonniert uns auf YouTube. Interessante Videos bei uns auf der Webseite im Archiv. Außerdem habt ihr natürlich die Möglichkeit, unsere Sendungen auch über unsere HBBTV-Mediathek zu empfangen. Dann würde ich sagen, bis morgen. Tschüss.